Но лучше всего вам поехать на троллейбусе номер 15. Aber am besten Sie fahren mit dem U-Bus, Linie 15. Mit der 15. Проедете всего две остановки. Sie fahren bloß zwei Stationen. Остановка там напротив. Die Haltestelle ist da drüben.